genau ins Jesli passt. Wenn du morgen nicht mehr kannst, bist du ersetzt durch Nummer 108. Urbe 2006, 2006. Urbe 2006, 2006. Dein Leben rennt an dir vorbei. Wie eine Pflanze, die man nicht mehr gießt, bist du verwelkt, alt und allein. Das Laufen dreht sich langsam den Ende zu. Jetzt bist du eins mit dem Kreis. Du hast immer nur geschubst in dein Leben. War der Preis. Urban 2006, 2006. Urban 2006, 2006.